Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Das Jahr 780. Es soll eine große Hochzeit werden. Rotrud, Tochter des Frankenherrschers Karl des Großen, soll mit Konstantin dem VI., Sohn des byzantinischen Kaisers Leon des IV., vermählt werden. Soweit der Plan. Konstantins Mutter Irene schickt sogar den Eunuchen Eliseos mit einer Gesandtschaft von Konstantinopel an den fränkischen Hof. Er hat die Aufgabe, Rotrud die griechische Sprache beizubringen und sie in den Gebräuchen des Hofes zu unterweisen. Irene und Karl versprechen sich wohl viel von dieser Verbindung. Das glanzvolle Byzanz im Osten und das mächtige Frankenreich im Westen sollen durch die Hochzeit von Rotrud und Konstantin ein Bündnis eingehen. Die Verlobung fand an Ostern im Jahr darauf wohl tatsächlich statt. So bezeugen es byzantinische und fränkische Quellen. Für Byzanz waren die Hochzeitspläne das Eingeständnis, dass ein Barbar des Westens, der Karolinger Karl, zu einem ernstzunehmenden Rivalen aufgestiegen war. Karl der Große hingegen fühlte sich durch die Avancen der alten Ostmacht Byzanz wohl geschmeichelt. Handelte es sich beim Kaiser von Konstantinopel doch um den einzigen rechtmäßigen Nachfolger des Römischen Reiches. Es gibt keinen genau definierbaren Anfang. Das sogenannte Byzantinische Reich, die Bezeichnung ist ja modern, hat sich bis zuletzt, bis ins 15. Jahrhundert, als Römisches Reich bezeichnet, weil es eine durchgehende staatliche Tradition gegeben hat. Albrecht Berger ist Professor für Byzantinistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Über 1000 Jahre gab es das sogenannte Byzantinische Reich. Am 11. Mai 330 nach Christus wurde Konstantinopel als neue Residenzstadt des Ostreichs von Kaiser Konstantin, der später der Große genannt wurde, eingeweiht. Eigentlich im Rahmen einer bloßen Verwaltungsteilung, wie es sie im Römischen Reich schon öfter gegeben hatte. Der Grund war einfach, dass sich ein so großes Gebiet mit den damaligen Möglichkeiten nicht von einem Ort aus verwalten ließ. Ein Feldzug von Rom aus zur Ostgrenze, da dauerte allein der Weg dorthin ein Vierteljahr. Und wenn man im Frühling loszieht und im Herbst zurückkommt, wie es damals üblich war, hat man gar keine Zeit mehr, Krieg zu führen. Und so existierte noch bis ins 5. Jahrhundert neben einem Ost auch ein Westkaiser in Rom. Doch auf dem Gebiet des Weströmischen Reiches setzten sich nach und nach die germanischen Stämme der Völkerwanderung fest. Franken, Goten und Langobarden gründeten ihre Reiche. Mit der Absetzung des letzten Westkaisers Romulus Augustulus in Rom im Jahr 476 ist für die Geschichtswissenschaft das Weströmische Reich untergegangen. Ostrom hingegen gab es noch an die 1000 Jahre. Erst im Jahr 1453 nahmen die Osmanen die Hauptstadt Konstantinopel ein und setzten somit das Ende eines Reiches, dessen Bewohner sich bis zuletzt als Römer verstanden hatten. Das Oströmische Reich nach der Teilung war etwa noch 200 Jahre lang lateinischsprachig. Das heißt, die Verwaltung, das Militär und die Justiz waren lateinischsprachig. Es ergab sich nur im Laufe der Zeit das Problem, dass es nur wenige Gebiete gab, wo die Leute, wo die Bevölkerung römisch gesprochen hat. Im Wesentlichen war das der nördliche Balkan, das heutige Serbien und Bulgarien. Und als diese Gebiete verloren gegangen sind, hat sich das Reich sehr schnell auf rein griechischsprachige Verwaltung und ja Öffentlichkeit umgestellt. Aber der Anspruch, ein römisches Reich zu sein, ist trotzdem geblieben. Und es war ja auch das einzige Reich, dessen Herrscher den Titel römischer Kaiser offiziell getragen hat. Wir wissen nicht, wie die Begegnungen zwischen dem Eunuchen und Rotrud im Frankenreich verlaufen. Aber Eliseos wird ihr bestimmt von Konstantinopel berichten, ihrer künftigen Heimat. Von der glorreichen Vergangenheit des Byzantinischen Reichs, von Luxus, exotischen Gewürzen, großartigen Bauten. Von Gelehrten, Händlern und Gesandten aus der ganzen Eukumene. Konstantinopel ist damals Zentrum der Welt. Eine Stadt von antikem Gepräge und christlichem Geist. Die Herrschersäulen stehen im Zentrum. Es gibt Thermen, 500 Kirchen, unzählige Klöster. Im Hippodrom finden glanzvolle Wagenrennen statt. Hier stellen sich die Kaiser auch dem Volk. Die Zirkusparteien werfen ihnen im Hippodrom ihre Kritik an den Kopf. In der Hagia Sophia werden die Kaiser vom Patriarchen gekrönt. Auch Konstantin, der künftige Gatte, erwartet diesen Tag. Mit der Fränkin Rotrud an seiner Seite. Die Kaiserwahl ging auf römische Gepflogenheiten zurück. Gesetzlich fixiert waren die Regeln nicht. Man konnte von einem Zwitter zwischen formalem Wahl- und realem Erbkaisertum sprechen. Meistens. Der amtierende Herrscher versuchte zu Lebzeiten einen Nachfolger zu bestimmen und hob ihn oft schon als Mitkaiser auf den Thron. Das ging allerdings oft schief. Im Vorfeld der Kaiserwahl gab es Intrigen, Putschversuche, mächtige Gruppen, die den eigenen Kandidaten manchmal mit Gewalt durchsetzen wollten. Abgesegnet werden musste die Wahl am Ende durch den Consensus Omnium, den allgemeinen Volkswillen. Die Soldaten hoben den neuen Kaiser auf ihren Schild und das Volk akklamierte. Der Senat bestätigte ihn. Zum Abschluss krönte ihn der Patriarch in einer prunkvollen Zeremonie in der Hagia Sophia. Luxus gab es in Konstantinopel sehr. Man weiß natürlich nicht, wie viele Leute davon was abbekommen haben. Wir haben eine ganze Reihe von Kunstgegenständen, die beispielsweise nach 1204 bei den Plünderungen und danach nach Westeuropa gekommen sind. Vieles ist im Schatz von San Marco gelandet. Da kann man sehen, dass das wirklich sehr reich gewesen ist und dass es ein sehr gutes Kunsthandwerk gegeben hat. Wie sehr die Hagia Sophia schon ein Jahrtausend vor dem Petersdom in Rom die größte Kirche des Christentums die Zeitgenossen beeindruckt haben musste, zeigen Berichte wie der des Hofdichters Paulos Silentarios aus dem 6. Jahrhundert. Er beschreibt den Glanz, die schwingenden silbernen Kelche mit brennendem Öl und herabhängenden Ketten einem Diadem gleich. Mosaiken, Säulen, Kerzen und die gewaltige goldglänzende Kuppel sorgten für die nötige religiöse Stimmung. Der Römer Konstantin der Große war der erste Kaiser, der sich offiziell zum Christentum bekannte. In der orthodoxen Kirche wird er als Heiliger verehrt. Er verfolgte die Christen nicht wie noch sein Vorgänger Diokletian, sondern stellte sie den Heiden gleich. Wie heilig er tatsächlich war, darüber streiten sich die Gelehrten. Die Taufe empfing Konstantin der Große wohl erst auf dem Totenbett. An den Beistand Gottes hat er sicherlich geglaubt. Die Frage ist bloß, welchen Gottes? Er muss ein ziemlich gerissener Machtmensch gewesen sein. Er hat auch mal ein Massaker in der eigenen Familie veranstaltet, um seine Macht zu zementieren. Als Person würde ich mal sagen, eher problematisch. Das römische Erbe wurde von nun an christlich überformt. Über die Gründe, warum Kaiser Konstantin das Christentum so stark förderte, wird in der Literatur viel spekuliert. Spürte er, dass die Anbetung der antiken Götter und sogar der Kaiser selbst nicht mehr zeitgemäß war? Das Christentum mit seiner Idee der Gleichheit zog in einer von Sklaverei geprägten Gesellschaft viele Menschen in seinen Bann. Sah er, dass sich die aufstrebende Religion des Christentums nicht länger mit Gewalt unterdrücken ließ? In seiner Zeit hat es im Osten, in Ägypten, in Palästina, aber auch schon in Kleinasien und Griechenland viele Christen gegeben. Sie waren eine große Gruppe, gegen die man zwar mit Gewalt vorgehen konnte, aber es war wenig aussichtsreich. Vielleicht erschien dem Machtmenschen Konstantin die Anerkennung eines einzigen Christengottes auch als Chance. Erreichte der Kaiser als Garant des Glaubens, als Auserwählter Gottes, ja als Stellvertreter Christi auf Erden, nicht eine noch viel stärkere Position als bislang in der Antike? Wie sehr die Idee des Kaisertums mit der des Christentums in der Ostkirche verschmolz, zeigt eine Stellungnahme des Konstantinopler Patriarchen Antonios Ende des 14. Jahrhunderts. Ralf Johannes Lilje zitiert sie in seinem Buch Byzanz, das zweite Rom. Es ist unmöglich, dass Christen eine Kirche haben, aber keinen Kaiser. Denn Kaisertum und Christentum bilden eine Einheit und Gemeinschaft, und es ist unmöglich, das eine vom anderen zu trennen. Die Christen lehnen nur jene Herrscher ab, die heretisch sind, die sich gegen die Kirche auflehnen und falsche, mit der Lehre der Apostel und Väter unvereinbare Dogmen einführen. Während sich Rotrud und Konstantin um 780 auf ihre Hochzeit vorbereiten, ist schon seit einiger Zeit ein religionspolitisches Unwetter aufgezogen. Die Spannungen zwischen dem Papst und Ostrom sind kein Geheimnis. Die letzte Synode in Rom hat die Byzantiner gar als Heretiker verurteilt, denn Konstantins Vater Leon IV. War Gegner der Ikonenverehrung, was beim Papst auf Widerstand stößt. Der byzantinische Kaiser steht unter Druck. Es ist seine Aufgabe, die Einheit des Glaubens zu garantieren, doch eben das ist in einem so großen und mannigfaltigen Reich schwierig. Christen unterschiedlichster Glaubensrichtung kämpfen um die Vorherrschaft. Für die fränkische Katholikin Rotrud zeichnet sich wohl ab, dass die Ehe mit dem Sohn eines bilderfeindlichen Kaisers nicht einfach sein wird. Wesentliche Konturen gewann der christliche Glaube erst in der Frühzeit des Byzantinischen Reiches. Orthodoxe, Katholiken, Heretiker, was sollte die richtige Spielart sein? Monophysiten im Osten, in Syrien oder Ägypten, glaubten an die Göttlichkeit Jesu. Arianer, die vor allem unter den Gotenstämmen im Westen zahlreich waren, hielten Jesus dagegen für rein menschlich. Erst allmählich bildete sich die noch heute gültige Zwei-Naturen-Lehre heraus. Christus ist Gott und Mensch zugleich. Was uns heute als Glaubenswahrheit erscheint, ist das Ergebnis harter, Jahrhunderte dauernder, heftiger Auseinandersetzungen. Wenn solche Fragestellungen dann in die Tagespolitik hineingeraten, auch in Beziehungen zu anderen christlichen Staaten, dann entfaltet es Sprengstoff, dann macht sich eine oder die andere Seite solche Kontroversen zunutze und es kann damit enden, dass damit Politik getrieben wird. Vom oströmischen Kaiser wurde erwartet, dass er in religiösen Streitfragen vermittelte und Entscheidungen traf. Dazu berief er Synoden ein. Die ersten 7 Synoden galten für die Ost- und die Westkirche gemeinsam und werden auch heute noch von beiden anerkannt. Synoden definierten die Natur Christi, die Einheit von Vater, Sohn und, erst viel später, Heiligem Geist. Die anwesenden Bischöfe und Patriarchen, einschließlich der Gesandten des Papstes, beschlossen auch über den Inhalt des Glaubensbekenntnisses. Seit 381 unter Theodosios I. ist das Glaubensbekenntnis Bestandteil des Staatsrechtes. Byzanz wurde orthodox, rechtgläubig, mit dem Christentum als Staatsreligion. Schon Konstantin der Große hatte an die frühen Christen seiner Zeit appelliert, ihre Streitigkeiten einzustellen, da er um die Einheit der Gemeinschaft und des Reiches fürchtete. Ein Text aus der Vita Constantini des Kirchenhistorikers Eusebios. Wohlan denn, betrachten wir das Gesagte noch mehr und noch gründlicher. Ob es denn recht ist, wenn wegen eures geringfügigen und nichtigen Streites um Worte Brüder gegen Brüder stehen und die kostbare Gemeinschaft in gottlosem Zwist durch uns gespalten wird, weil wir miteinander wegen so unbedeutender und durchaus nicht notwendiger Fragen streiten. Später, im 8. Jahrhundert, waren die grundsätzlichen religiösen Fragen im Prinzip geklärt. Doch ab 730 zog ein neuer Streit auf, der über 100 Jahre dauern sollte. Es ging um die Frage, ob Ikonen mit ihren goldglänzenden Heiligen oder Muttergottesdarstellungen verehrt werden durften oder ob ihre Anbetung eine Art Götzendienst war, wie es die sogenannten Ikonoklasten behaupteten. Ikonen waren mittlerweile so populär in Byzanz, dass selbst Kaiser sie in ihren Feldzügen mitführten. Als Bilderstreit geht diese Auseinandersetzung in die Geschichte ein. Einige moderne Autoren sehen in ihm eine Reaktion auf eine neue, sehr erfolgreiche und sich sehr schnell ausdehnende Religion, den Islam. Bald konkurrierten Christentum und Islam um Anhänger. Den Kalifen blieb nicht verborgen, dass die Völker des Nahen Ostens, die von beiden Reichen umworben wurden, eher einer bilderfeindlichen Haltung zuneigten als dem Bilderkult der byzantinischen Kaiser. Also versuchten auch einige byzantinische Kaiser, dem eigenen Reich eine bilderfeindliche Religion zu verordnen. So die Interpretation von Stefan Gerasimos in Konstantinopel, Istanbuls historisches Erbe. Der Islam wurde zu einer neuen bestimmenden Größe und Byzanz war zunehmend damit beschäftigt, seine Grenzen im Osten gegen die Muslime abzusichern. Schon Anfang des 7. Jahrhunderts gingen die beiden religiösen Zentren Jerusalem und Antiochia an die Araber verloren, dann auch noch Palästina, das reiche Syrien und die Kornkammer Ägypten. Der Westen geriet unter diesem Druck aus dem Blickfeld, vor allem Italien blieb immer mehr sich selbst und der Vorherrschaft der Franken überlassen. Die Folge? Die Westkirche orientierte sich um. Papst Hadrian I. prägte nun nicht mehr Münzen mit dem Konterfei des byzantinischen Kaisers, sondern mit seinem eigenen. Die Zeichen für eine Hochzeit zwischen Rotrud und Konstantin stehen zusehends schlechter. Dem Papst in Rom gelingt es endgültig, den byzantinischen Kaiser als Schutzmacht gegen den fränkischen neuen starken Mann loszuwerden. Denn der Papst fühlt sich im Kampf gegen die Langobarden von Byzanz im Stich gelassen. Den Byzantinern hingegen bleibt gar nichts anderes übrig, als ihre Kräfte zu bündeln. Bulgaren im Norden, Araber im Osten, Germanen im Westen. Es geht darum, die Grenzen des christlichen Byzanz zu sichern. Das Oströmische Reich war, wie zuvor das Weströmische, ein multinationales Reich. Die größte Ausdehnung hatte es im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian I. und seiner Frau Theodora. Zu bewundern ist die stolze Kaiserin im Kreise ihres Gefolges auf einem Apsismosaik in San Vitale Ravenna, das damals zum byzantinischen Machtkreis gehörte. Die schöne und äußerst machtvolle Theodora stammte aus niedrigen Verhältnissen. Angeblich war sie die Tochter eines Bärenführers im Hippodrom. Justinian unternahm im 6. Jahrhundert als letzter Kaiser den Versuch, das Ost- und das Weströmische Reich zu vereinigen. Korsika, Sardinien, die Balearen, die nordafrikanischen Gebiete, Sizilien, Rom, Ravenna, der Süden der Iberischen Halbinsel, wo sich die Westgoten festgesetzt hatten, all diese Gebiete gehörten unter seiner Herrschaft zu Byzanz. Zusätzlich zum kleinasiatischen Kernland, Griechenland, Syrien, Ägypten, Palästina und dem Balkan, wo die Donau eine ständig bedrohte Grenze gegen die Slawenstämme bildete. Der christliche Glaube und die antike Tradition boten die Möglichkeit eines einigenden Bandes zwischen den verschiedenen Völkern. Es entwickelt sich eine Art abstraktes römisches Staatsgefühl. Wer Staatsbürger in diesem Land ist, wer nach einer gewissen Zeit kommt das zu, auch Christ ist einer bestimmten Richtung, hat alle Möglichkeiten, auf die Nationalität kommt es nicht an. Es hat schon in der Römerzeit gelegentlich Kaiser gegeben, in der späteren Zeit, die keine Römer von der ethnischen Abstammung waren. Es hat eine ganze Reihe von Kaisern, ganzen Dynastien armenischer Abstammung gegeben. Es ist ein abstraktes römisches Staatsgefühl, das nur teilweise mit der christlichen Religion zusammenhängt. Es sind die Institutionen, es sind die alten Gesetze, die große juristische Tradition, die das zusammenhalten. Und wer da mitmacht, ist Römer. Ab dem 7. Jahrhundert allerdings ein Römer, der kaum mehr Lateinisch, sondern Griechisch sprach. Oder Aramäisch, Armenisch, Serbisch, Bulgarisch, Arabisch, Koptisch. Der Westen hingegen verwendete als Amtssprache Latein. Man entfremdete sich zunehmend und verstand sich buchstäblich nicht mehr. Langsam entstand im Westen eine neue europäische Kultur, während Byzanz sich vor allem auf seine antiken Vorbilder besann und keine andere Reichsidentität entwickelte als ein orthodoxes Staatschristentum. Das zieht sich über einige Jahrhunderte hin. Allerdings gibt es dann noch das Problem eines gewissen kulturellen Dünkels der Byzantiner gegenüber dem Westen und hat die Leute verachtet. Auch noch zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich nicht mehr angezeigt war. Und dass man wirklich gesagt hat, der Westen hat uns was voraus. Was haben wir falsch gemacht? Da stehen dann die Türken schon vor der Türe. So weit war es im 7. Jahrhundert allerdings noch lange nicht. Byzanz schrumpfte, aber noch war es eine Großmacht, die die Herrscher des Westens noch lange bestaunten. In Westeuropa ist ja das Regierungssystem ganz anders gewesen. Wenigstens im Deutschen Reich gab es ja gar keine Hauptstadt. Es gab verschiedene Pfalzen und der Kaiser musste rumziehen, weil ja wahrscheinlich die Infrastruktur gar nicht da war. Der Kaiserhof hat jede Stadt innerhalb von einem Jahr leer gefressen und da musste man weiter. Deswegen ist Konstantinopel auch viel bewundert worden. Ich stelle es mir ziemlich grausam vor, die paar byzantinischen Prinzessinnen, die im 10. Jahrhundert nach Westeuropa geheiratet haben, von Konstantinopel nach Magdeburg im 10. Jahrhundert, das ist schon eine gewisse Umstellung gewesen. Die Hochzeit zwischen Rotrud und Konstantin wurde schließlich abgesagt. Ob von Vater Karl dem Großen oder Konstantins Mutter Irene, dazu widersprechen sich fränkische und byzantinische Quellen. Fakt ist, Karl griff bald sogar byzantinisches Einflussgebiet an. Er war an einem Bündnis offenbar nicht mehr interessiert. Die weitere Familiengeschichte am byzantinischen Kaiserhof liest sich wie der Plot einer billigen Soap-Opera. Nachdem Konstantins Vater überraschend stirbt, rückt seine Frau Irene als Thronnachfolgerin auf, als erste Alleinherrscherin in der byzantinischen Geschichte. Ihren Sohn Konstantin verheiratet sie überstürzt mit Maria, angeblich eine Art mittelalterliche Schönheitskönigin, die Konstantin jedoch zum Eintritt ins Kloster zwingt, um seine geliebte Theodote zu heiraten. In der Religionspolitik geht Irene neue Wege. Ikonenverehrung statt Ikonenverbot ist plötzlich wieder angesagt. Nachdem ihr Sohn es für kurze Zeit tatsächlich schafft, an die Macht zu kommen, wird er durch eine Palastverschwörung gestürzt und geblendet. Vielleicht im Auftrag von Irene, die daraufhin noch einmal die Macht übernimmt. Das Ende einer möglichen ruhmreichen Verbindung zwischen Ost und West setzte der Weihnachtstag im Jahr 800. Karl der Große ließ sich selbst zum römischen Kaiser, zum Imperator Romanorum krönen, und zwar vom Papst. Auch wenn der Papst dazu aus byzantinischer Sicht keinerlei Recht besaß, blieb den Byzantinern keine Wahl, als den frisch gebackenen Westkaiser des Römischen Reiches, einen Barbaren, anzuerkennen. Epilog. Das Verhältnis zum Westen blieb gespannt. Der Papst wurde zu einem neuen Machtfaktor im aufstrebenden Europa. Mit dem Schisma von 1054 gehen Ost- und Westkirche endgültig getrennte Wege. Am bittersten für die Byzantiner aber war die Besetzung ihrer Hauptstadt im Jahr 1203-1204. Ausgerechnet die vermeintlichen Glaubensbrüder aus dem Westen waren es, die Kreuzritter, die das reiche Konstantinopel plünderten, zerstörten und dem Erdboden gleichmachten. Und zwar rund 250 Jahre, bevor die muslimischen Türken dem christlichen Reich im Osten ein Ende machten. Sie hörten »Das frühe Byzanz – Ein christliches Imperium im Osten« von Gabriele Knetsch. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Sven Hussock. Ton und Technik Lydia Schön-Krimmer. Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.